haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Seltsame Vögel. In meiner Schreibtischschublade fand ich einen alten Apfel und eine Vitamintablette. Ich schmiss den Apfel aus dem Fenster und schluckte die Vitamine. Danach fühlte ich mich zwar nicht besser, aber meine Schreibtischschublade war dafür wieder leer. Wenig später betrat ein Mann mein Büro. Er sah auch nicht viel besser aus, als ich mich fühlte, obwohl er an einem Apfel kaute. Habe gar nicht gewusst, dass in dieser Gegend die Äpfel um diese Jahreszeit von den Bäumen fallen. Das tun sie in der Regel auch nicht. Gesundheit. Muss wohl am Wetter liegen. Im Übrigen kommt mir das Ding, das Sie da kauen, bekannt vor. Sind Sie krankgeschrieben oder lösen Sie Ihre Fälle auch mit einem Taschentuch? Keine Angst, mich haut so schnell nichts um. Im Übrigen ist meine Nase daran gewöhnt, auch unter widrigen Umständen zu schnüffeln. Sehr gut. Ich hätte da nämlich etwas für Sie. Es geht um Mord, Maloney. Wunderbar. Dann mal her mit der Leiche. Die Leiche liegt irgendwo auf dem Grundstück meines Nachbarn. Ich habe ihn beobachtet, wie er eine Frau ermordet hat. Interessant. Und Sie sind sicher, dass Sie das nicht einfach nur geträumt haben? Soll schließlich vorkommen. Wer kann denn heutzutage noch die Realität von einem Albtraum unterscheiden? Ganz bestimmt nicht. Löffler ist mein Name. Glauben Sie, dass Ihr Name etwas über Ihren Geisteszustand aussagt? Nein. Aber ich bin dennoch sicher, dass dieser Herr Kalinke eine Frau umgebracht hat. Gesundheit. Na gut. Und weshalb machen Sie dann keine Anzeige? Ich mag keine Polizisten. Der Mann war mir nicht unsympathisch. Dennoch machte ich mir keine großen Hoffnungen. Er sah zwar nicht gerade verarmt aus, aber besonders großzügig sah er in seinem alten Mantel auch nicht aus. Es geschah gestern Abend. Ich saß am Fenster und schaute ein wenig nach draußen. Da sah ich im Haus gegenüber, wie dieser Kalinke eine Frau erwürgte. Und weshalb haben Sie nichts unternommen? Das wollte ich ja. Doch in der Aufregung stolperte ich und fiel um und stieß dabei meinen Kopf an den Türrahmen. Sehen Sie, hier. Sieht gar nicht mal so übel aus, die Beule. Passt nicht schlecht zu dem, was Sie sonst noch zu bieten haben. Ja, ich war eine Weile benommen. Und dann ging ich rüber zu dem Haus von Kalinke. Aber da war niemand mehr. Vielleicht lief da nur der Fernseher. Schauen Sie sich mal all die Programme an. Da werden jeden Abend gleich serienweise Leute erwürgt. Nein, ich bin mir ganz sicher. Also gut, ich schaue mir diesen Kalinke mal an. Ja, soll ich Sie begleiten? Nein, nicht nötig. Sie können in der Zwischenzeit schon mal einen Scheck ausfüllen. Wie sah denn die Frau aus, die dieser Kalinke erwürgt haben soll? Tja, sie hatte rote Haare und sie war recht groß. Sie hat sich sehr stark gewehrt. Ach ja, und sie trug eine Brille. Ich machte mir einige Notizen und packte dann mein kleines Diktiergerät ein. Dann ging ich zusammen mit Löffler aus meinem Büro. Er fuhr mich bis kurz vor sein Haus. Dort stieg ich aus und ging den Rest zu Fuß. Das Haus von Kalinke sah genauso trostlos aus wie jenes von Löffler. Es stammte noch aus der Zeit der Hochkonjunktur und den damit meist einhergehenden Geschmacksverirrungen. Ich drückte auf die Aufnahmetasten meines Diktiergerätes. Kalinke öffnete nach dem ersten Klingeln. Ja, was wünschen Sie? Sind Sie Herr Kalinke? Jawohl, bin ich. Und Sie? Maloney ist mein Name. Sammeln Sie alte Kleider oder Altpapier, wa? Sehe ich etwa so aus? Schade, ich hätte eine ganze Menge Altpapier. Ist dieser Vogel, den Sie da haben, immer so laut? Jetzt versteh ich. Hat dieser Löffler Ihnen geschickt, wa? Wie kommen Sie darauf? Nun, er hasst meinen Beo. Aber ich werde ihm den Gefallen nicht tun und den Vogel weggeben. Richten Sie ihm das aus. Und jetzt entschuldigen Sie mir, bitte. Ich ging nach draußen und schaltete das Diktiergerät aus. Der Mann war auch nicht gerade das, was man unter einem Sympathieträger versteht. Ich schlich ein wenig im Garten herum. Da fielen plötzlich zwei Schüsse. Sie kamen aus Kalinkes Haus. Ich rannte sofort los und stieß mit jemandem zusammen. Es tat höllisch weh. Aua! Können Sie denn nicht aufpassen, Maloney? Was machen Sie denn hier, Löffler? Na, diese Schüsse, das waren doch Schüsse, oder? Allerdings. Glauben Sie, dass diese Kalinke noch jemanden umgebracht hat? Ich antwortete nicht und ging zu Kalinkes Haustüre. Löffler folgte mir. Die Tür war offen und was wir im Haus drin sahen, war auch nicht gerade erfreulich. Kalinke lag tot am Boden. Löffler lächelte, als er die Leiche sah. Soll ich jetzt die Polizei rufen, Maloney? Zuerst erklären Sie mir mal, weshalb Sie gelächelt haben, als Sie Kalinkes Leiche sahen. Herr Kalinke, ist mir doch egal. Aber sehen Sie da, der Vogel ist auch tot. Ist es nicht himmlisch ruhig hier? Er hatte recht. Dass ein Vogel stirbt, ist an sich nichts Ungewöhnliches. Selbst Vögel, die abgeschossen werden, sind nichts Ungewöhnliches. Aber Vögel, die erschossen im Käfig liegen, sind alles andere als normal. Und der Beo von Kalinke war tatsächlich auf die gleiche Art umgekommen wie sein Besitzer. Kalinke war bereits mit Kreide markiert worden. Na, Maloney? Sieht ganz nach einem Doppelmord aus. Ich verstehe allerdings nicht, weshalb dieser Vogel auch dran glauben musste. Haben Sie dafür eine Erklärung? Vielleicht wollte der Täter den einzigen Zeugen zum Schweigen bringen. Vögel machen ja manchmal einen ganz schönen Krach. Moment mal. Weshalb bin ich da nicht gleich drauf gekommen? In der Kantine des Polizeipräsidiums wird seit einigen Tagen eine Geschichte erzählt von einem Idioten, der ständig anruft, weil ihm der Vogel seines Nachbarns beim Fernsehen stört. Der Idiot bin ich. Tatsächlich. Da wäre ich nie drauf gekommen. Was soll das? Ich dachte, Sie mögen keine Polizisten. Genau deswegen, Maloney. Seit Monaten versuchte ich, die Polizei auf Trab zu bringen, damit die endlich etwas gegen diesen Vogel unternehmen. Doch ich erntete bei denen nur Spott. Sie hören es ja selber. Haben Sie eigentlich eine Ahnung, wie viele solcher Anrufe wir täglich erhalten? Die einen beschweren sich über einen Hund, eine Katze, ein Baby oder einen Vogel und die anderen glauben, dass ihr Haus von Terroristen umzingelt ist. Und wem haben wir das zu verdanken? Dem Saturn. Das ist der Einfluss des Saturns. Dieser Vogel hat auch immer dann am lautesten gekrächzt, wenn gerade der Saturn in irgendeinem Hause stand. Schon gut, Herr Löffler. Ich glaube kaum, dass sich die Polizei für Planeten interessiert. Die leben doch alle noch hinter dem Mond. Eines ist jedenfalls klar. Das Motiv könnte der Vogel gewesen sein. Sie sind vorläufig festgenommen, Herr Saturn. Löffler schaute mich verdutzt an. Ich lächelte matt. Ich fragte ihn, ob ich ihm einen Anwalt besorgen solle. Löffler schüttelte den Kopf. Dann verließ ich das Haus von Kalinke. Ich ging essen und danach wagte ich mich aufs Polizeipräsidium. Sieht schlecht aus für Ihren Klienten. Wir haben seine Fingerabdrücke in dem Haus gefunden. Kein Wunder, er war ja auch mit mir zusammen in dem Haus, als wir die Leichen fanden. Dieser Löffler ist ein sehr seltsamer Vogel, Maloney. Er hat fast jeden zweiten Tag bei uns angerufen und sich über den Beo dieses Herrn Kalinke beschwert. Und wer außer ihm hätte ein Interesse daran, diesen Beo zu töten? Er hatte kein Einsehen. Ich ging zurück in mein Büro und legte mich ein wenig unter den Schreibtisch. Als ich wieder aufstand, klopfte es an der Tür. Dann stand mir eine Frau gegenüber. Sie machte ein grimmiges Gesicht und setzte sich energisch auf einen Stuhl. Mein Name ist Fischler und ich möchte, dass Sie den Mörder meines Hansi hinter Gitter bringen. Mit Vergnügen. Hatte Ihr Mann ein Verhältnis mit einer anderen Frau? Woher soll ich das wissen? Ich bin nicht verheiratet. Ich möchte, dass Sie den Mörder meines Hansi finden. Hansi war mein Beo. Was denn? Noch ein Beo? Das ist ja schon beinahe eine Mordserie. Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Nun, vor ein paar Stunden wurde der Beo eines gewissen Herrn Kalinke ermordet. Kannten Sie den Mann? Gesundheit. Danke. Und ob? Dieser Kalinke hatte sich meinen Beo ausgeliehen. Und jetzt ist er tot. Ach so, das war Ihr Beo. Leihen Sie denn öfters an fremde Leute aus? Herr Kalinke war ein Bekannter meines Freundes. Und ich bin zurzeit etwas knapp bei Kasse. Und dieser Kalinke zahlte sehr gut für den Vogel. Er brauchte ihn nur, um damit seine Nachbarn zu ärgern. So ist das also. Langsam glaube ich, dass hier so ziemlich alle einen Vogel haben. Ja, und da ist noch etwas. Meine Schwester ist seit einigen Tagen verschwunden. Vielleicht nichts Ernstes, aber ich mache mir dennoch ein wenig Sorgen. Ich kann mich ja mal darum kümmern. Sie sagten, dass Sie knapp bei Kasse seien? Um Sie zu bezahlen, reicht es allemal. Sie fauchte noch ein wenig weiter. Ich bot ihr eine Zigarette an. Sie lehnte ab. Mehr wollte ich ihr vorläufig nicht anbieten. Sie war hübsch zurechtgemacht, aber zwei dunkle Ringe unter den Augen verrieten, dass sie ein paar schlaflose Nächte hinter sich hatte. Vielleicht gehörten die beiden Ringe aber auch zu ihren einzigen Wertgegenständen. An den Fingern trug sie nichts Vergleichbares. Wissen Sie, meine Schwester war die Freundin von diesem Kalinke. Hört sich gut an. Aber glauben Sie jetzt bitte nicht, dass meine Schwester etwas mit dem Tod dieses Mannes und meines Hansi zu tun hatte. Meine Schwester tut so etwas nicht. Unser eins muss an alles denken. Haben Sie ein Foto Ihrer Schwester, Frau Fischler? Ja, hier. Moment mal, sehe ich das richtig? Rote Haare, ziemlich groß und trägt eine Brille. Ja, und? Ich will ja nichts übertreiben, aber der Nachbar von Herrn Kalinke glaubt, dass er gesehen hat, wie dieser Kalinke eine große, rothaarige Frau mit Brille erwürgt hat. Erwürgt? Und einem solchen Menschen habe ich meinen Hansi anvertraut. Die Frau konnte es nicht fassen, dass ihr Hansi wochenlang von einem Würger gefüttert wurde. Langsam aber sicher nahm der Fall immer deutlichere Konturen an. Es war an der Zeit, etwas zu unternehmen. Ich bestellte für die Frau ein Taxi und für mich eine Pizza. Frau Fischler fand in der Wohnung ihrer Schwester einen Zweitschlüssel zu Kalinkes Haus. Den benutzten wir dann auch. Wir durchsuchten alle Zimmer und landeten schließlich im Keller. Hier, sehen Sie. Sieht wie ein Abfallsack aus, oder täusche ich mich da? Aber das ist doch... Das sind die Kleider meiner Schwester. Sind Sie da ganz sicher? Hier, sehen Sie sich mal diesen scheußlichen Pullover an. So etwas trägt nur meine Schwester. Sie mögen Ihre Schwester wohl nicht sonderlich. Ach, die Frau hat keinen Geschmack. Ich konnte nie verstehen, weshalb die Männer alle so auf sie fliegen. Männer ticken doch einfach nicht richtig. Kein Wunder, wenn sie dauernd von Frauen aufgezogen werden. Glauben Sie, dass meine Schwester tot ist? Ich wollte ihr diese Frage gerade beantworten, als wir Schritte hörten. Frau Fischler zuckte zusammen. Kein Wunder, dass Sie dauernd erkältet sind, Maloney, wenn Sie sich immer in fremden Kellern herumtreiben. Wer ist denn das? Schwer zu sagen. Er gibt vor, Polizist zu sein, aber bewiesen ist das bis heute noch nicht. Ein Polizist? Haben Sie meine Schwester gefunden? Wieso? Haben Sie sie hier im Keller verloren? Sie erinnern sich doch an Herrn Löffler, den Sie aus unerfindlichen Gründen verhaftet haben. Er glaubt, dass die Schwester dieser Dame in diesem Haus ermordet wurde. So, so. Aber diese Schwester war nicht zufällig als Beo verkleidet, oder, Maloney? Ich hatte keine Lust zu lachen und ließ es bleiben. Der Polizist untersuchte den Abfallsack und schnupperte an den Kleidern herum. Ich nahm Frau Fischler beim Arm und zog sie sanft die Treppe hinauf. Dann gingen wir in mein Büro. Ich kann einfach nicht verstehen, was da geschah. Weshalb hat man diesen Kalinke ermordet? Und weshalb ist meine Schwester verschwunden? Sie haben etwas vergessen. Was? Ihr Beo ist auch tot. Wie könnte ich das vergessen? Dieses Scheusal. Wenn Sie mich fragen, ist der Beo der Schlüssel zu diesem Fall? Der Beo? Aber so wertvoll war der doch gar nicht. Ich nahm mein Diktiergerät und drückte auf die Wiedergabetaste. Noch einmal hörte ich Kalinkes Stimme und das Krächzen des Beos. Wie kommen Sie darauf? Nun, er hasst meinen Beo, aber ich werde ihm den Gefallen nicht tun und den Vogel. Das ist mein Beo! Das ist es. Was ist was? Der Name. Der Beo hat gerade eben Rosenthal gesagt. Ach so. Rosenthal ist der Name meines Freundes. Meinen Namen hat der Beo nie gelernt. Aber immer, wenn mein Freund in der Nähe war, sagt er plötzlich seinen Namen. Moment mal. Wann haben Sie diese Aufnahme gemacht? Das war es. Der Beo war tatsächlich Zeuge des Mordes an Kalinke geworden und musste deshalb selber dran glauben. Ich ließ die verdutzte Frau Fischler in meinem Büro zurück und eilte zu ihrem Freund. Ich fand ihn in der Garage. Er saß in seinem Auto und machte einen müden Eindruck. Mist, verdammter! Nur keine Aufregung. Es klappt nicht immer alles im Leben, Herr Rosenthal. Sind Sie von der Polizei? Die wird auch bald hier sein. Ich habe mir das leichter vorgestellt. Jeder Idiot kann sich mit Abgasen umbringen, aber ausgerechnet bei mir versagt die Zündung. Weshalb musste Kalinke dran glauben? Er hat Katja umgebracht. Die Schwester Ihrer Freundin? Ja. Sie wollte Kalinke verlassen. Wir hatten uns ineinander verliebt. Sie ging zu Kalinke, sagte ihm, dass Schluss sei, und da hat er sie erwürgt. Gesundheit. Danke. Hat er den Mord gestanden? Ja. Er lachte, als er es mir sagte. Da habe ich abgedrückt. Und der Vogel? Der sagte meinen Namen, während ich auf Kalinke schoss. Ich habe den Vogel nie sonderlich gemocht. Rosenthal stellte sich der Polizei. Sein Anwalt plädierte auf verminderte Zurechnungsfähigkeit, weil Rosenthal in seiner Jugend bei den Pfadfindern aktiv gewesen war. Frau Fischler hatte ihre Schwester, ihren Freund und ihren Beo verloren. Ich tröstete sie ein wenig und später gingen wir mal zusammen ins Kino. Der Film war kindisch und was danach kam, war alles andere als jugendfrei.